Starkes Leben, starkes Leben, das dich, großer Gottessohn, von dem Thron deiner Herrlichkeit getrieben. Starkes Leben, dass du dich zum Heil der Welt als ein Opfer fürgestellt, dass du dich mit Blut verschrieben, dass du dich mit Blut verschrieben, dass du dich mit Blut verschrieben. Starkes Leben, starkes Leben, dass du dich zum Heil der Welt als ein Opfer fürgestellt, dass du dich mit Blut verschrieben, dass du dich mit Blut verschrieben, dass du dich mit Blut verschrieben. Starkes Leben, starkes Leben, dass dich, großer Gottessohn, von dem Thron deiner Herrlichkeit getrieben.